Über 200 Trauergäste erwiesen dem Vater die letzte Ehre. Der Kirchenchor sang »Korn, das in die Erde in den Tod versinkt«. Kränze stapelten sich, sodass man die Aufschriften auf den Schleifen kaum lesen konnte. Der Bürgermeister, das Bauamt, der Stadtrat, diverse Firmen, mit denen er zusammengearbeitet hatte, der Vertriebenenverband, dem er schon zu Lebzeiten einen Teil seines Vermögens überschrieb, und natürlich die Lubisch AG, die mein Vater vor 5 Jahren als Lubisch GmbH verkaufte. Der Name war geblieben. Darauf hatte der Alte bestanden. Wer das Schweigen bricht, von Mechthild Bormann und Sebastian Zarzucki. Nach dem gleichnamigen Roman von Mechthild Bormann. Regie Annette Kurz. Noch schneller. Gleich haben wir es. Aber es duftet. Ich liebe den Geruch von Heu. August 1938. Wir sind sowieso schneller als ihr. Theresa, Albino und Hanna haben verloren. Das ist unfair. Wir hatten auch die längere Reihe. Ihr mogelt wieder. Ich will mit Leonard. Und Wilhelm muss abwarten. Pause. Oh, ja. Ich muss was trinken. Oh. Ganz schön heiß. Oh, mein Rücken tut mir weh. Leonard, gibst du mir einen Schluck Wasser? Ja. Danke. Vater meint, Hitler stürzt die Deutschen ins Unglück. Das ist doch Unsinn, Therese. Dein Vater muss vorsichtig sein. Schließlich war er schon mehrmals vorgeladen. Müssen wir uns den schönen Tag mit sowas verderben? Lassen wir doch die Politik. Vielleicht sind wir heute zum letzten Mal alle zusammen. Ich wollte vorschlagen, dass wir uns versprechen, auch zukünftig füreinander da zu sein. So wie in all den letzten Jahren auch. Richtig versprechen? So willst du, Therese Pohl, jetzt und immer da. Du musst immer alles ins Lächerliche ziehen. Ist schon gut, Hanna. Los, kommt. Es ist Zeit. Wir müssen gehen. Therese, Wilhelm, kommt ihr auch? Ja, wir kommen. Therese, warte mal einen Moment. Wir warten auf euch. Therese, ich liebe dich. Unsere Fahne flattert im Voran. Die Zukunft sehen wir Hand für Hand. April 1998. Herr Heuer, kennen Sie die Frau auf dem Foto? Na, geben Sie mir doch mal die Lupe da. Wenn Sie erst mal 90 sind. Vielleicht haben Sie dieses Foto aufgenommen. Jedenfalls, es stammt von hier, aus Ihrem Atelier. Das ist lange her. Aber ja, ja, das ist von mir. Das ist die Therese Pohl. Ja. Später hieß sie dann Therese Peters. Die Frau von Wilhelm Peters? Ja, aha. Wilhelm Peters, ja. Seit damals ist er vermisst, der Wilhelm. Ist nie gefunden worden. Wissen Sie vielleicht, ob Frau Peters noch lebt und wo ich sie finden kann? Hatte sie vielleicht Verwandte? Ja, die ist dann auch weg. Nicht lange danach hat man nie mehr was von gehört. Ja, ja, die Therese, das war ein hübsches Mädchen. Ja, die ist sicher nicht lange allein geblieben. Ja, vielleicht hat die ja doch noch ihr Glück gemacht. Können Sie sich vielleicht an diesen Fototermin erinnern? Wissen Sie noch, ob Therese alleine kam oder in Begleitung? Also ich meine, sie kam alleine. War ja mitten im Krieg damals. Ich kann mich nicht mehr so genau erinnern. Und wo haben die Peters gewohnt? Auf dem Höverkotten, hinter Kranenburg. Aha. Steht direkt am Waldrand, das Häuschen. Er hat bald 40 Jahre leer gestanden. Ist erst seit einigen Jahren wieder bewohnt. Ja, ja. Aber sagen Sie, wo haben Sie das Foto her? Ein Zigarrenkästchen aus fein gemasertem dunklem Holz. Brasil, 100% Tobacco. Im Inneren ein SS-Ausweis und der Entlassungsschein aus der Kriegsgefangenschaft. Das Bild im Ausweis ist unkenntlich. aber der Namenszug lautet Wilhelm Peters. Die schwarzen Flecken darauf müssen uraltes Blut sein. Der Entlassungsschein aus der Gefangenschaft trägt Vaters Namen, Friedhelm Lubisch. Ganz unten das sepiafarbene Porträtfoto mit gezackten Rändern. Diese junge Frau. Vielleicht hatte sie auch Vater nahe gestanden. So nahe, dass er ihr Bild all die Jahre aufbewahrte. Aber ich muss nach Köln. Ausgerechnet ins Internat nach Köln schicken sie mich. Schwesterchen, das wird dir gut tun. Da kannst du dich ganz der Schule widmen. Ach, Leonard. Und ihr? Wann müsst ihr zum Arbeitsdienst? Du und Wilhelm? Wir warten jeden Tag auf den Bescheid. Leonard kann es kaum erwarten. Wie ich euch vermissen werde da in Köln. Ach, komm, Alvine. Schon zu Weihnachten hast du Schulferien. Und Leonard und ich kriegen sicher auch Urlaub. Ich kann mir auch nicht vorstellen, wie das ohne euch hier werden soll. Wirklich, Therese? Ich schreib dir. Jede Woche. Bestimmt wird euer Leben aufregender als unseres. 1998. Ich bin auf der Terrasse. Hallo? Ja? Ach, guten Tag. Entschuldigung, ist das hier der Höverkotten? Ja, aber meine Obstwiese und mein Bauerngarten sind privat und keine Touristenattraktion. Nein, nein. Mein Name ist Robert Lubisch. Hier ist meine Karte. Rita Albers. Sie sind Arzt? Ja, bin in Nimwegen zu dem Kongress. Ja, und da dachte ich, wo ich gerade in der Gegend bin. Ich war schon auf dem Höverhof, aber da ist niemand zu Hause. Was wollen Sie denn? Ja, ich weiß auch gar nicht, ob Sie mir da weiterhelfen können. Es geht um diese Frau hier auf dem Foto. Sie hat mal hier gewohnt. Kommen Sie mit rein. Ist sowieso Zeit für eine Pause. Zeigen Sie noch mal das Foto. Ist ja ganz vergilbt. Die Frau heißt Therese Peters. Und sie hat mit ihrem Mann wahrscheinlich bis Kriegsende hier auf dem Kotten gewohnt. Na, ich habe das Haus erst vor 9 Jahren gepachtet. Ich meine, ich verstehe nicht ganz, was Sie wollen. Ist das eine Verwandte von Ihnen? Nein, keine Verwandte. Ich weiß nicht mal, ob sie überhaupt noch lebt. Wahrscheinlich hat das alles nichts zu bedeuten. Es tut mir leid. Bitte entschuldigen Sie mein Eindringen. Auf Wiedersehen. Ja, Moment. Erst machen Sie mich neugierig und dann wollen Sie einfach wieder gehen? Warten Sie mal. Ich meine, ich bin Journalistin. Vielleicht kann ich Ihnen helfen. Ja, wissen Sie ja wahrscheinlich, wie man bei sowas vorgehen muss. Woher haben Sie das Bild? Es war in den Dokumenten meines Vaters. Er ist gestorben vor 3 Monaten. Das Bild und diese Papiere. Aber warum hatte Ihr Vater den Ausweis eines Fremden bei sich? Er ist desertiert. Er hat in einer Panzerdivision gekämpft und als die Großoffensive der Alliierten begann und seine beiden engsten Kameraden innerhalb von Minuten tot neben ihm zusammenbrachen, da verlor er die Nerven. Ohne Verstand muss er gelaufen sein. Nur weg. Weg von der Front. Weg von all den Toten. Und einer dieser Toten war der SS-Scharführer Wilhelm Peters. In der Brusttasche steckte der Ausweis, ein gefaltetes DIN A4-Blatt, das Foto von eingetrocknetem Blut unkenntlich. Die Geschichte hat er mir als Kind immer wieder erzählt. Er hat dem Toten Mantel und Jacke ausgezogen, die Papiere genommen und es als SS-Scharführer Wilhelm Peters durch die deutschen Linien geschafft. Eigentlich wollte er nach Hause, nach Breslau, aber dort waren die Russen. Also ist er mit den Flüchtlingstrecks nach Westen gegangen. Mit dem Pass dieses Wilhelm Peters kam er bis ins Ruhrgebiet. Dort geriet er unter seinem richtigen Namen Friedhelm Lubisch in Gefangenschaft. Erst 1948 wurde er entlassen. Orangensaft? Ja. Was ist mit der Frau auf dem Foto? Hat er dazu nichts gesagt? Nein. Das Bild hat er mir nie gezeigt. Die Papiere hat er Ihnen gezeigt und das Foto nicht? Das interessiert mich jetzt auch. Also schließlich haben die Peters hier gelebt. Es muss sich doch herausfinden lassen, was aus dieser Frau geworden ist. Sie müsste heute um die 80 Jahre alt sein. Vielleicht würde es ihr etwas bedeuten, dieses Bild noch einmal in den Händen zu halten. Hätten Sie was dagegen, wenn ich das Bild und die Papiere scanne? Ja. 1940. Da ist er! Da ist Wilhelm! Der Arbeitsdienst hat einen richtigen Mann aus ihm gemacht. Wilhelm! Wieso kommt er alleine? Wilhelm! Hier sind wir! Therese! Wilhelm, wo ist Leonard? Hanna, Sie haben ihn direkt an die Front geschickt. Was? Aber warum? Warum ihn und dich nicht? Oh, ruhig, ruhig. Hanna? Hanna! Morgen. Hanna, ich habe ein paar Fragen. Es geht um die Leute, die bis Kriegsende im Kotten gewohnt haben. Die hießen doch Peters, oder? Es geht um Therese Peters. Hier, auf dem Foto. Also, was ich weiß, ist, dass ihr Mann im Krieg gefallen ist, nie gefunden wurde und sie dann auch weggegangen ist. Und? Moin. Ach, morgen, Paul. Ich dachte, vielleicht wissen Sie, was aus ihr geworden ist. Ich meine, Sie müssen sie doch gekannt haben. Die ist damals weg. Und wohin, weiß niemand. Wissen Sie noch, wann das war? Nein. Sie war doch eine geborene Pol. Hatte sie vielleicht Geschwister, die mir weiterhelfen könnten? Nein. Eines Tages war die einfach weg. Woher haben Sie denn das Foto? Die Pols, waren die hier aus Kranenburg? Ich muss in den Stall. Und dieser Wilhelm Peters, war der auch von hier? Hatte der vielleicht Geschwister? Ich muss wieder auf die Koppel. Ach, warten Sie, eigentlich wollte ich mit Ihnen noch über den Brunnen sprechen. Ich habe Sie gefragt, woher Sie das Foto haben. Der alte Tisch. Sie wissen doch, ich habe den alten Tisch restauriert. Das Foto war in der Schublade. Lassen Sie die Toten ruhen. Sí, dígame. Señora Méndez. Sí, un momentito, ahora se pone. Señora Méndez, teléfono para usted de Alemania. ¿Aus Deutschland? Danke, Luisa. Hallo. Therese, ich bin es. Hanna. Hanna Höver. Hanna. Therese, die Pächterin vom Kotten, die hat ein Foto von dir und schnüffelt rum. Die Journalistin. Sie behauptet, sie habe das Bild in der Schublade vom alten Küchentisch gefunden. Aber das kann nicht sein. Was soll sie schon wissen? Therese, sie fragt nach dir. Und Wilhelm. Journalistin. Was kann die schon wollen? Der ganzen französischen Front zwischen dem Ärmelkanal und der Maginot-Linie bei Montmédy. September 1940. Hallo Wilhelm, lange nicht gesehen. Eine neue Uniform? SS-Scharführer. Therese, warum machst du dich so rar? Es fallen so viele Überstunden in der Fabrik an. Und zu Hause... Ist es wegen deines Vaters? Therese, er ist ein Kollaborateur. Sie sagen, dass er Juden und Kommunisten über die Grenze nach Holland bringt. Du darfst dich nicht mit ihm gegen das Volk stellen und gegen mich. Nein, versteh doch. Ich liebe dich nicht. Na, hören Sie, Herr Lubisch, ich war inzwischen auf dem Einwohnermeldeamt und bei der Polizei. Und so wie Ihr Vater die Geschichte erzählt hat, so kann das nicht gewesen sein. Wilhelm Peters ist nicht im Krieg gefallen, sondern wird seit August 1950 vermisst. Bitte? Aber... Warten Sie mal, es geht noch weiter. Seine Frau Therese gilt seit Dezember 1950 als unbekannt verzogen. Aus dem Polizeibericht geht hervor, dass die beiden am 12. August 1950 auf dem Schützenfest in Kranenburg waren und einen heftigen Streit hatten. Danach verschwand Wilhelm Peters spurlos und seine Frau stand unter Mordverdacht. Man konnte ihr aber nichts nachweisen und 4 Monate später hat sie wohl ihre Sachen gepackt und ist abgehauen. Sie meinen, der Mann hat noch gelebt, als mein Vater die Papiere an sich nahm? Ja, das könnte sein. Es könnte aber auch sein, dass Ihr Vater was mit dem Verschwinden des Wilhelm Peters zu tun hat. Sie sind ja verrückt. Frau Albers, das ist ein völlig absurder Verdacht. Ich halte es für denkbar, dass er damals nicht erkannt hat, dass der Mann noch gelebt hat. Hören Sie, ich möchte nicht, dass Sie da weiter tätig werden. Sind Sie denn nicht neugierig? Nein, es war eine alberne Idee und jetzt ist ja alles geklärt. Frau Peters hat offensichtlich ein neues Leben angefangen. Ich möchte, dass Sie Ihre Recherche beenden. Herr Lubisch, ich bin an dieser Geschichte interessiert und ich arbeite nicht in Ihrem Auftrag. Ich bin ein neugieriger Mensch, Herr Lubisch, und vor allem bin ich Journalistin. Das ist nicht fair, Frau Albers. Bitte lassen Sie uns darüber reden. Ich bin noch bis morgen gegen 18 Uhr in dem Wegen. Ich könnte anschließend bei Ihnen vorbeikommen. Sagen Sie, ich habe gestern Abend ein wenig im Internet gestöbert. Bei Ihrem verstorbenen Vater handelt es sich da um den Bauunternehmer Friedhelm Lubisch aus Essen? Herr Lubisch? Absurd. Zu denken, Vater könne was mit dem Verschwinden dieses Wilhelm Peters zu tun haben. Die wenigen nahen Momente, wenn er von seiner Flucht erzählt hat. Die wenigen Momente, in denen er mir sein Vertrauen geschenkt hat. Warum habe ich dieser Journalistin davon erzählt? Ich habe ihn verraten. Hallo Thomas. Ah. Hast du schon was über Therese Peters rausgefunden? Ja, könnte sein. Sitze ich doch. Also, eine Therese Peters, geborene Pol, gibt es nicht. Es gibt nur eine Therese Pol aus Kranenburg, die ab 1952 in Frankfurt gemeldet war und als Schneiderin gearbeitet hat. Ja und? Oh, komm schon, ich sehe dir doch an, dass du noch mehr hast. Ja, habe ich. Also, diese Therese Pol heiratete 1956 erneut. Aber Therese Pol heiratet nicht irgendwen. Sie heiratet Tillmann Mende. Mende? Du meinst Mende Fashion? Genau. Therese Pohl oder Peters ist die heutige Therese Mende. Eine der erfolgreichsten Unternehmerinnen im Land. Wow. Und weißt du auch, wo ich die finde? Ja, klar. Sie hat sich vor 3 Jahren aus dem Geschäft zurückgezogen und lebt heute auf Mallorca. Großartig, wenn das keine Story ist. Ich sehe schon die Schlagzeile. Therese Mende unter Mordverdacht. 1941. Das kannst du nicht von mir verlangen. Margarete! Was ist los, Papa? Die Gemeinde hat unsere Wohnung gekündigt. Die sagen, ein Arzt ohne Patienten braucht keine Praxis. Aber das haben sie doch selbst erreicht durch ihre Schikanen. Ach, Therese! In einer Woche müssen wir aus dem Haus sein und dein Vater wird hier alles aufgeben. Ich habe alles versucht. Wir werden hier keine neue Wohnung bekommen. Die Leute wollen nicht mit einem, der Berufsverbot hat, gesehen werden. Ich will nicht fort. Gott wird das nicht mehr lange mit ansehen. Mama. Herr Höver. Herr Doktor, ich bin gekommen, weil, hier... Der Schlüssel ist von Kotten. Wenn Sie wollen, können Sie mit Ihrer Familie da wohnen. Dr. Lubisch? Steiner, Kriminalpolizei. Polizei? Kennen Sie eine Rita Albers? Ja. Ja, sie ist Journalistin. Wieso fragen Sie mich das? Wann haben Sie sie zum letzten Mal gesehen? Vor 3 Tagen. Woher kannten Sie sie? Ich meine... In welchem Verhältnis standen Sie zu ihr? Verhältnis? Ich habe diese Frau Albers erst vor 5 Tagen kennengelernt. Vor 5 Tagen? Und was wollten Sie von ihr? Hören Sie, ich habe zu tun. Wenn Sie mir nicht sagen, worum es geht, möchte ich Sie bitten, mich nicht länger aufzuhalten. Ich will Sie bestimmt nicht aufhalten. Es ist nur... Frau Albers ist tot. Sie ist gestern Abend ermordet worden. Das kann doch nicht sein. Hören Sie, ich... Ich habe gestern gegen 8 noch mit ihr telefoniert. Die Mitarbeiter einer Gartenbaufirma, die einen neuen Brunnen vermessen wollten, haben sie gefunden. Sie saß tot an ihrem Küchentisch. Erschlagen. Und sie hatte ihre Visitenkarte bei sich. Kommen Sie! 1942. Legen Sie ihn hier hin. Schnell. Sehr gut. Mein Gott. Wer hat denn den Jungen so zugerichtet? Bullner. Sag Bullner. Nee, der Peters und der Gerd, Sie sind ja nicht zimperlich mit den Russen. Wilhelm hat das nicht getan. Nicht der Wilhelm, das war der Gerhard. Herrgott, Siegmund, der Russe darf nicht ins Haus. Dafür gehen die alle ins Gefängnis. Bitte, Frau Pohl, nur bis der Junge über den Berg ist. Eben. Und ich? Ich kann doch nicht alles alleine machen. Wie heißt du? Ich heiße Judy. Ich heiße Therese. Oh, an dem Teller ist eine Ecke abgeschlagen. Ja. Sag Anna, sag Paul. Lass den Hund draußen, Karl. Oh, bist ja noch in Uniform. Was gibt's denn? Erstmal guten Appetit. Es riecht gut bei euch. Willst du auch was? Bist ja nicht im Dienst, oder doch? Habt ihr was rausgefunden bei der Polizei? Ihr wisst, was passiert ist, oder? Meine Kollegen waren schon hier. Wie war die denn so? Die Albers, meine ich. Wir hatten ja mit der nichts zu tun. Sie kam manchmal und wollte schon mal einen Rat wegen dem Garten. Na, willst du Schinken? Ja, gerne, gerne. Danke. Sag mal. Die Albers war vor 2 Tagen bei mir auf dem Revier und hat sich für Wilhelm und Therese Peters interessiert. Könnt ihr euch noch an die erinnern? Die haben doch früher in eurem Kotten gewohnt. Ja. Und? Na, erzähl mal. Diese Therese Peters. Was willst du wissen? Alles. Na, der Wilhelm Peters ist abgehauen. Und hat seine Frau sitzen lassen. Anfang der 50er war das. Ein paar Wochen später ist Therese auch weg. Ich muss doch zu den Pferden die Boxen zumachen. Sagt euch der Name Lubisch was? Wer soll das sein? Ein Arzt. Der war es, der Rita Albers gebeten hat, sich wegen der Peters umzuhören. Ich meine, bei euch hat sich niemand nach der Peters erkundigt, oder? Doch. Die Albers hat gefragt. Was habt ihr gesagt? Ihr wisst doch, dass Frau Peters damals unter Mordverdacht stand. Pappelapapp. Die Polizei hat damals alles versucht, einen Mord draus zu machen und ihr das in die Schuhe zu schieben. Dabei gab es nicht mal einen Toten. Was damals war, weiß ich nicht. Aber jetzt ist eine Frau tot. Und ich glaube, ihr ist gestorben, weil sie Fragen gestellt hat. Bei euch war da damals der Gerhard zuständig. Vielleicht solltest du mit dem reden. War ja ein Gesinnungsfreund von Wilhelm Peters. Wie meinst du das? Ich meine gar nichts. Aber wenn du schon in dem alten Kram rumwühlen musst, dann fang am richtigen Ende an. Frag den Gerhard nach den letzten Kriegsjahren. 1942. Therese, die Spatzen pfeifen es schon von den Dächern. Was? Du bist verliebt. Wer ist das? Wilhelm sagt, es ist einer aus der Fabrik? Nein. Du darfst es niemals verraten. Versprich mir das. Mhm. Es ist Juri. Du meinst ein Russe? Oh Gott, Therese. Das darf niemand erfahren. Vor allem nicht Wilhelm. Wer sind Sie? Was wollen Sie? Karl Vandenboom, ich bin Polizist. Aber vielleicht kann ich reinkommen. Da redet es sich leichter. Kommen Sie. Herr Gerhard, es geht um einen alten Fall, den Sie in den 50er Jahren bearbeitet haben und der vielleicht etwas mit einem aktuellen Verbrechen zu tun hat. Sagen Ihnen die Namen Wilhelm und Therese Peters etwas? Peters? Ja, Fall Peters. Ja, natürlich, natürlich. Ja, ich erinnere mich. Die Frau stand unter Mordverdacht. Ist dann untergetaucht. Richtig. Ich habe die Akte gelesen, aber warum waren Sie sich sicher, dass es sich um Mord handelte? Was will ich Ihnen sagen? Wilhelm Peters wäre niemals einfach abgehauen, verstehen Sie? Den kannte ich gut. Er hatte keinen Grund. Außerdem war ihm die Familie heilig und er hatte sich zumindest bei seinen Eltern gemeldet. Jetzt ist eine Journalistin umgebracht worden, die sich für den Fall interessiert hat. Und ja, da frage ich mich, ob es vielleicht noch andere Gründe gegeben hat, den Fall zu den Akten zu legen. Ja, ich habe gehört, dass Sie ein alter Freund von Peters waren. Sie in der SA und er war doch in der SS. Was wollen Sie damit sagen? Das waren damals andere Zeiten. Und ich bin nach Kriegsende sofort wieder in den Polizeidienst eingetreten. Ja, Wilhelm und ich, wir sind im Zuge der Entnazifizierung überprüft worden. Wir waren sauber. Und Frau Peters? Wie war die so? Die? Das war ein Flittchen, wenn Sie meine Meinung hören wollen. Wilhelm, der war ganz verrückt nach ihr, seine große Jugendliebe. Während des Krieges, ja, da hat sie ihn gut brauchen können. Warum hat sie ihn auch geheiratet? Verstehe. Ja. Und dann? Wie durch Zauberhand verschwindet er 1950, nachdem sie sich mit ihm auf dem Schützenfest lautstark gestritten hat. Ja. Und ein paar Wochen später? Ja, da war auch sie weg. Die Journalistin, die hat mich angerufen vorgestern Abend. Ja. Die habe ich abgewimmelt. Ich habe ihr gesagt, dass ich nicht mit ihr rede. Hat sie den Namen Lubisch erwähnt? Nein. Wer soll das sein? Ich habe den Hinweis bekommen, dass Ende des Krieges im Zusammenhang mit den Peters was passiert sein muss. Man sagte mir, ich solle Sie danach fragen. Jetzt reicht es. Machen Sie, dass Sie rauskommen. Aber sofort. Was beunruhigt Sie denn so? Raus! Raus hier! Therese, ich habe eine Idee. Du behauptest einfach, dein Liebster ist ein Soldat. Das wird er nicht glauben. Wilhelm ist misstrauisch. Pass auf, ich habe einen Freund. Er ist Offizier in Frankreich. Der ist verlobt, aber einer seiner Gefreiten. Der kann es vielleicht übernehmen, dir zu schreiben. Wieso sollte er? Wir schreiben, du müsstest dich vor der Nachstellung eines Verehrers retten. Und dein Liebster an der Front ist da das beste Mittel. Ich hoffe, das überzeugt Wilhelm. Dann habe ich einen Liebsten in Frankreich. Hola? Ja, hallo? Hola, ¿qué estás haciendo aquí? Excusa, hablar señora Mende. ¿Es aquí señora Mende? Verstehen Sie Deutsch? Ich würde gern mit Frau Mende sprechen. Robert Lubisch. Pero es tarde. Es ist spät. Na, es muss nicht heute sein, aber vielleicht hat sie morgen etwas Zeit. Bitte. Kann ich Ihnen meine Karte hinterlassen? Ich wohne im Hotel Club de Mar. Warten Sie. Jetzt stehe ich hier vor der Tür dieser Frau. Nur weil Vater ein Foto von ihr besaß. Guten Abend, Herr Lubisch. Was kann ich für Sie tun? Frau Mende, danke, dass Sie mich... Entschuldigen Sie... Ich bin hier, weil ich etwas angestoßen habe, das mit Ihnen zu tun hat. Sagt Ihnen der Name Rita Albers etwas? Ja, der freie Blick auf die Bucht und das Meer ist beeindruckend, nicht wahr? Ich habe immer gewusst, dass meine Vergangenheit mich irgendwann einholen wird. Eine Sorge, die mein Leben begleitet hat, seit ich damals fortging. Frau Mende... Ich bin hergereist, weil Frau Albers... Ja, ich weiß. Frau Albers hat mich kurz vor ihrem Tod angerufen. Sie hatte herausgefunden, dass ich mit Wilhelm Peters verheiratet war und dass ich damals unter Mordverdacht stand. Sie sagen, Sie hätten die Geschichte angestoßen? Haben Sie ihr das Foto gegeben? Mhm. Ja. Ich habe Frau Albers gesagt, dass ich ihr meine Anwälte auf den Hals schicke, wenn sie es wagt, Halbwahrheiten zu verbreiten. Aber sie war Journalistin. Mir war klar, dass sie nicht ruhen würde. Eine große Story wollte sie daraus machen. Naja. Aber erzählen Sie mir doch erst einmal, warum sind Sie hierher gekommen? Die Polizei glaubt, dass ich was mit dem Tod von Frau Albers zu tun habe. Das habe ich nicht. Jedenfalls habe ich sie nicht ermordet. Aber wenn ihr Tod tatsächlich etwas mit dem Foto zu tun hat, dann bin ich mitschuldig. Und jetzt wollen Sie wissen, ob ich etwas damit zu tun habe. Haben Sie Zeit mitgebracht? Die Luftwaffe unterstützt auch hier wieder in hervorragender Weise die Kämpfe des Heeres. Hier. Ich habe ein Foto für dich machen lassen. Das bist du. Das Bild ist wunderschön. Juri, wir müssen vorsichtig sein. Gestern hat Wilhelm den Vater gefragt, wie oft ich hier auf den Höverhof gehe. Das Bild ist wunderschön. Guten Abend zusammen. Für mich ein Alt. Tag, Paul. Tag. Hör mal, ich war bei dem Theo Gerhard. Ja. Der hat gesagt, Therese Peters sei ein Flittchen gewesen. Und er ein hochanständiger Mann, der immer nur seine Pflicht getan hat. Und im Krieg war nichts. Alles korrekt gelaufen, sagt er. Sonst hätte er ja anschließend nicht wieder in den Polizeidienst gekommen. Ja. Sagt er das? Ja, dann. Mensch, Paul. Wenn du was weißt, dann... Ach. Der große Hundetisch da. Das ist schon ziemlich alt, weißt du das? Gerd und Peter saßen da. Und all die anderen in ihren schicken SS-Uniformen. Hat mich beeindruckt. Die Schulterklappen, die blinkenden Knöpfe, Pistolen in Gürteln. Wir hatten zwei Kriegsgefangene auf dem Hof. Wilhelm Peters kam regelmäßig, um zu kontrollieren. Die Russen haben mit uns am Tisch gesessen. Und im Winter ließ Vater sie im Haus übernachten. Das war verboten. Wenn ich aus der Schule kam, hat Peters oft mit seinem dicken Wagen angehalten und mich mitgenommen. Hey, Paul! Ich muss zu euch. Willst du mitfahren? Ja, gerne, Wilhelm. Willst du mitfahren? Die anderen Jungs beneideten mich. Und ich war stolz wie Oskar. Im Herbst 43, da wurden die Russen auf unserem Hof abgeholt. Aufmachen! Ich hatte keine Ahnung, wieso. Alle mitkommen! Alle mitkommen! Zack, zack! Sonst machen wir hier kurzen Prozess! Was ist denn, mein Kind? Ich wusste auch, dass Therese verhaftet worden war, aber... Gott. Ich hab das nicht in Zusammenhang gebracht. Einige Tage später nahm Wilhelm Peters mich wieder mal mit. Komm, Jung. Komm, Jung. Ich muss dich was fragen. Die Therese. Hast du mal einen Russen mit der gesehen? Schau mich an, Paul. Du weißt doch was. Du musst es sagen, Paul, hörst du? Das ist deine Vaterlandspflicht. Ich hab sie gesehen. Am Waldrand. Gut, Paul. Mit dem Juri hat sie sich getroffen. Sie haben sich umarmt. Juri. Und geküsst haben die sich. Gut, Paul, gut. Das bleibt unter uns, Paul. Sag's niemand. Das ist wichtig, verstehst du? Ich hielt mich für einen Helden. Bist ein guter Junge, Paul. Ich? Der kleine Paul teilte ein Geheimnis von größter Wichtigkeit für unser Land mit SS-Scharführer Wilhelm Peters. Was geschah mit Therese? Die wurde nach ein paar Tagen wieder freigelassen. Gerhard hatte sie während der Verhöre halb tot geprügelt. Was ist mit dem Russen, Therese? Nun sag schon! Die hat es nie gesagt. Die hat nie gesagt, dass sie von meinen Aussagen gewusst hat. Das verstehe ich nicht ganz. Sie hat es gewusst, dass dieser Wilhelm Peters sie verhaften ließ. Und hat ihn trotzdem geheiratet. Nein. Er hat gewusst, dass ich sie verraten habe. Aber sie dachte, ich hätte es Gerhard gesagt. Wilhelms Rolle in der Geschichte hat sie erst viel später begriffen. Dann hat sie es tatsächlich getan. Dann hat sie Wilhelm Peters... damals umgebracht. Das musst du sie schon selber fragen. Aber bitte, erzählen Sie weiter. Was geschah nach Ihrer Verhaftung? Wilhelm besuchte mich 2 Tage später. Er war außer sich vor Zorn über Gerhard. Hatte von all dem nichts gewusst. Er sagte, dass ein Schnellgericht Juri zum Tode verurteilt hat. Die Hinrichtung sollte in den nächsten Tagen sein. Ich habe geweint, habe ihn angefleht. Wilhelm. Du kannst alles von mir haben. Wilhelm, wenn du nur Juri hilfst. Er soll nur leben. Mehr will ich doch nicht. Therese, ich bin bereit, mein Leben aufs Spiel zu setzen für dich. Gerhard hätte dich nicht schlagen dürfen. Dafür ist er mir was schuldig. Vielleicht kann ich diesem Russen zur Flucht verhelfen, aber er muss dann sofort hier verschwinden, verstehst du? Therese, willst du meine Frau werden? Ich dachte, wenn er sein Leben aufs Spiel setzt, um Juris Leben zu retten, ist der Preis nicht so hoch. Ja. Und dann kam der 16. Oktober. Ein Herbsttag. Eingehüllt in dichtem Nebel. Ich stand am Brunnen und pumpte Wasser in eine Schale, als Hanna sich wie eine geisterhafte Erscheinung aus dem Nebel löste. Therese, Juri ist hier. Er will dich noch einmal sehen. Aber er lebt? Er lebt? Wo ist er, Hanna? Komm mit, aber erschreck dich nicht. Er stand an die Rückwand der Scheune gelehnt. Er sah furchtbar aus. Ein blau geschlagenes Auge. Ein notdürftiger Verband um den Kopf. Therese, наконец-то ты пришла. Therese, wir haben nicht viel Zeit. Was hast du getan? Warum hat Gerhard mich einfach aus dem Wagen geworfen und ist mit dem anderen gefangen weitergefahren? Wilhelm hat geholfen. Ein Freundschaftsdienst. Du lebst. Juri, du lebst. Nur dieses eine Mal habe ich ihn belogen. Ich wollte diese kurze Zeit, die wir hatten, ungetrübt. Wissen Sie, Herr Lubisch, Hoffnung ist ohne Logik. Hoffnung ist verantwortungslos. Ich versuche, über die Grenze nach Holland zu gehen. Sobald ich in Sicherheit bin, schicke ich dir Nachricht. Und ich wartete. Täglich kamen Meldungen von gefallenen Männern, Söhnen und Brüdern. Immer dachte ich, heute wird eine Nachricht von Juri da sein. Aber Post kam nur von dem Gefreiten aus Frankreich. Er schrieb immer noch so, wie Alvine es ein Jahr zuvor organisiert hatte. Ich hatte auch ihm einen Abzug von dem Foto, das ich damals für Juri hatte machen lassen, zugeschickt. Er schrieb, er hätte es seinen Kameraden gezeigt und gesagt, ich sei seine Verlobte. Der Gefreite, der Ihnen aus Frankreich geschrieben hat, hieß Friedhelm Lubisch, nicht wahr? Ja. Hat er Sie danach besucht? War mein Vater nach dem Krieg in Kranenburg? Ja. Aber lassen Sie mich der Reihe nach erzählen. Es ist nicht ganz so einfach, wie Sie jetzt glauben. Die Tage vergingen und es kam keine Nachricht von Juri. Ich habe es vermieden, mit Wilhelm darüber zu sprechen. Die Tage vergingen und es kam keine Nachricht. Aber als ich nach 4 Wochen immer noch nichts gehört hatte. Ich habe es vermieden, mit Wilhelm darüber zu sprechen. Aber als ich nach 4 Wochen immer noch nichts gehört hatte, hielt ich es nicht mehr aus. Wilhelm, ich habe Angst. Sie suchen doch sicher nach Juri. Wilhelm, wenn Sie ihn erwischt hätten, dann wüsstest du das doch, oder? Sie haben ihn nicht erwischt, weil niemand nach ihm sucht. Im offiziellen Bericht steht, dass Juri sich befreien konnte und Gerhard ihn unmittelbar im Auto gestellt und erschossen hat. Er hat ihn natürlich nicht erschossen. Der Tote war ein anderer. Ich war wie betäubt. Was? Und brauchte lange, bis ich verstand, was er da gesagt hatte. Ich könnte sagen, ich habe doch nur Juris Leben retten wollen. Und es wäre die Wahrheit. Ich könnte sagen, dieser andere wäre sowieso erschossen worden. Und doch, das ist wahrscheinlich wahr. Aber wahr ist auch, dass meine Bitte um Juris Leben ein anderes Leben ausgelöscht hat. Im August 1944, es war fast ein Jahr vergangen und ich hatte immer noch nichts von Juri gehört, habe ich mein Versprechen eingelöst. Und Wilhelm geheiratet. Karl. Was denn? Die Spurensicherung hat Fingerabdrücke auf dem Schreibtisch der Albers sichergestellt, die wir nicht zuordnen können. Wir brauchen zum Vergleich Abdrücke von den beiden Gärtnern, die die Leiche gefunden haben. Kannst du das übernehmen? Die Gärtner hatten den Auftrag, einen Brunnen anzulegen. Ja, und? Ich meine nur, ich weiß nicht genau, wie man heutzutage so einen Brunnen anlegt, aber die hätten dann sicher auf dem Grundstück gebohrt oder gegraben. Im Bericht steht, dass das Grundstück damals untersucht worden ist, aber zuständig war der Theo Gerhardt und der, naja, mein Instinkt sagt mir, der Gerhardt hat Dreck am Stecken. Die Albers hat offensichtlich in ein Wespennest gestochen und irgendjemand hat sie gestoppt. Sagen Sie, Robert, hatten Sie ein gutes Verhältnis zu Ihrem Vater? Entschuldigen Sie meine Neugierde, aber ich wüsste gern... Schon gut. Es war nicht leicht, sein Sohn zu sein. Er hatte von allem ganz klare Vorstellungen, auch von mir. Als Kind habe ich mich sehr bemüht, aber später... Er war wohl enttäuscht. Tja, das ist so eine Sache mit der Enttäuschung. Aber lassen Sie mich zu Ende erzählen. Der 12. August 1950 war ein Samstag. Zum ersten Mal nach dem Krieg fand wieder ein Schützenfest statt. Es gab ein Karussell mit einem rot-weiß lackierten Dach und an einem Stand wurden Rosinenkrapfen verkauft. Komm, tanzen, Fremde! Therese Pohl? Die heißt jetzt Peters. Die sehe ich jetzt nicht. Aber der da ist ihr Mann, der Wilhelm. Es ging bis spät in die Nacht. Paul war Alkohol nicht gewohnt und hatte zu viel getrunken. Therese! Ich traf ihn draußen hinter dem Festzelt. Warte! Paul, du kannst ja gar nicht mehr stehen. Komm, ich bring dich nach Hause. Nein, nein, es geht gleich wieder. Ich will bleiben, ich brauche nur eine Pause. Therese, darf ich dich was fragen? Sicher. Warum hast du den Wilhelm geheiratet? Warum? Nach dem, was er dir angetan hat. Was meinst du? Das mit dem Juri damals, das meine ich. Mit dem Juri und dir. Ich verstehe nicht, wovon redest du? Na, wegen deiner Verhaftung. Und weil die den Juri doch erschossen haben. Ach, Paul, du warst damals doch noch klein. Ich bin dir doch deswegen nicht böse. Jetzt komm nach Hause. Schuld bist nicht du, schuld ist der Theo Gerhardt. Nein, nein, lass mich! Wieso sagst du Gerhardt? Ich habe es Wilhelm gesagt, nicht dem Gerhardt. Ich weiß noch, dass ich dachte, der ist betrunken. Was der ist völlig durcheinander. Was hast du gesagt? Sag das lass doch mal! Lass mich! Sag das doch mal! Aber Therese, ich habe es Wilhelm erzählt und nicht Gerhardt. Ich habe gesehen, wie er und Gerhardt den Juri auf der Lichtung erschossen haben. Das ist die Wahrheit, Therese. Hanna? Paul? Hanna? Was gibt es denn jetzt schon wieder, Karl? Es geht um den Brunnen. Ach, wird ja wohl noch ein, zwei Stündchen Zeit haben. Ist schließlich 50 Jahre her, dass der zugeschüttet wurde. Wenn ich hier fertig bin, komme ich auf die Wache. Der Rest des Nachmittags war taub, stumm und blind. Vor dem Zelt muss ich geschrien und auf Wilhelm eingeschlagen haben. Aber daran erinnere ich mich nicht. Irgendwie habe ich es nach Hause geschafft. Und dann saß ich nur da. Es war weit nach Mitternacht, als ich ihn hörte. Wilhelm. Er war angetrunken, sang und redete vor sich hin. Ich saß im Dunkeln. Ich nahm den Schürhaken von der Kochstelle und stellte mich neben den Eingang. Als er die Tür öffnete, schlug ich zu. Er fiel und gleichzeitig stand er. Er lag am Boden, aber gleichzeitig hauchte er mir seinen Alkoholatem ins Gesicht und tastete nach dem Lichtschalter. Therese, du wolltest mich umbringen? Der da. Vor mir. Der da. Wilhelm. Auf dem Fußboden. Der heißt Lubisch. Doch kein Fremder. Der wollte zu dir. Erschlagen. Erschlagen von mir. Aber ich verstehe nicht. Ich will Ihnen was zeigen. Hier, sehen Sie, das ist unser Hochzeitsfoto. Aber das ist mein Vater. Von Hanna habe ich später erfahren, dass Friedhelm Lubisch im Festzelt nach mir gefragt hatte. Er wollte mich besuchen. Er verbrachte den Abend mit Wilhelm und hat ihn dann nach Hause begleitet. Und mein Vater? Mein Vater? Ja. Wilhelm hat die Situation viel schneller als ich erfasst. Er wusste, dass ich nicht schweigen würde, dass der Mord an Juri ans Licht kommen würde. Neben dem toten Lubisch kniend, hat er seine Chance sofort erkannt. Nicht Friedhelm Lubisch hat die Papiere von Wilhelm Peters genommen, sondern Wilhelm Peters hat... Er hat Lubischs Brieftasche mit dem Entlassungsschein genommen, dann ist er ins Schlafzimmer gelaufen und hat ein paar Sachen zusammengepackt. Das ist nicht wahr. Als er ging, hat er gesagt, jetzt kann ich dir auch nicht mehr helfen. Du hast ihn umgebracht. Aber eines sollst du wissen. Alles, was ich damals getan habe, habe ich aus Liebe getan. Das hat er wirklich gesagt. Aus Liebe. Karl. Hanna, da bist du ja. Aber schick hast du dich gemacht. Willst du einen Kaffee? Ja. Ja. Kaffee wäre gut. Dem Paul habe ich einen Zettel geschrieben. Er muss sich eine Hilfe einstellen. Das wird nicht leicht für ihn. Wieso braucht Paul jetzt deine Hilfe? Du wirst doch keine Ruhe geben, Karl van den Boom. Du doch nicht. Und wenn du den alten Brunnen freilegst... Hanna, ich komme nicht ganz mit. Kannst du bitte von Anfang an erzählen? Ja, von Anfang an. Wenn man das immer so genau wüsste, wann alles angefangen hat. Damals... 1950. Sonntag früh. Nach dem Samstag auf dem Schützenfest war das. Ich bin raus, um die Kühe zu melken, und da saß Therese auf der Bank hinter unserem Haus. Therese, wo kommst du denn her? Ich habe ihn totgeschlagen. Totgeschlagen? Wen? Den Lubisch. Ich habe den Vater geholt. Sie hat geweint und hat den Vater gefragt, ob er mit ihr zur Polizei gehen könnte. Genug Tote. Genug Elend. Wem soll's denn helfen, wenn du jetzt ins Gefängnis gehst? Der Brunnen auf dem Kotten war im Krieg zur Hälfte eingebrochen und nicht mehr in Betrieb. Paul und Vater haben den toten Fremden in eine Decke gepackt und in den Brunnen geworfen. Und dann haben sie ihn zugeschüttet. Aber laut Polizeibericht ist das Gelände damals abgesucht worden. Das können Sie doch nicht übersehen haben. Das Grundstück wurde nie untersucht. Theo Gerhard war damals zuständig. Dein Vater hat ihm gedroht. Er hat Gerhard gedroht, Juris Erschießung anzuzeigen. Von Paul weiß ich, dass Vater die Sache einfacher formuliert hat. Du hast zwei Kriegsgefangene hinterrücks erschossen. Ich weiß das. Paul weiß das. Und du weißt das auch. Und jetzt solltest du Ruhe geben, Theo Gerhard. Den Theo Gerhard, den gibt es immer noch. Der kriegt eine feine Pension und ist ein achtbarer Bürger. Mein Vater. Wilhelm Peters. Ja. Der wahre Friedhelm Lubisch liegt im Brunnen hinter dem Höverkotten. Im Dezember bin ich dann fort. Weg von Kranenburg. Haben Sie je wieder Kontakt zu meinem... zu Wilhelm Peters gehabt? Nein. Ich wollte nur noch vergessen. In den ersten zwei Jahren bin ich durch mein Leben balanciert. Immer darauf bedacht, keine Spuren zu hinterlassen. Ich fand in Frankfurt verschiedene Anstellungen, habe als Näherin, Bürohilfe und Telefonistin gearbeitet. Aber immer wenn meine Arbeitgeber wegen der Papiere ungeduldig wurden, musste ich wieder fort. Dann besorgte Hanna mir meine Geburtsurkunde. Und ich hatte endlich eine Identität. Damit begann mein neues Leben. Ich war wieder Therese Pohl. Und mit meinem Mädchennamen löschte ich Therese Peters aus. Wissen Sie, was am meisten schmerzt? Diese vertraulichen Augenblicke mit ihm alleine. In seinem Arbeitszimmer. Wenn er von seiner Familie, seiner Flucht und Gefangenschaft erzählte. Die gehören zu den schönsten meiner Kindheit. Diese Vertrautheit, wenn er mich belog. Selbst sein Grabstein ist jetzt eine Lüge. Du wirst das alles bei den Kollegen in Kalka noch einmal erzählen müssen. Das mache ich aber nicht. Erzähl erst mal zu Ende und dann sehen wir, was zu tun ist. Zuerst kam die Albers mit dem Foto auf den Hof. Sie tat ganz unschuldig. Wollte wissen, was aus Therese geworden sei. Ob wir was von ihr wüssten. Also, ich dachte, da wird die nicht viel rauskriegen, wenn wir nichts sagen. Was kann die da schon finden? Aber man macht sich ja so seine Gedanken und ich hatte dem Vater versprochen, dass ich mich kümmere. Um den Hof und den Paul. Der hätte den Kotten nicht verpachten dürfen. Ich dachte, wenn der Paul ins Gefängnis muss, weil er doch damals mit dem Vater den Fremden... Das überlebt er nicht. Der nicht. Hanna? Und dann kam die Albers wieder an. Beim letzten Mal sind wir ganz drüber weggekommen. Ich will einen Brunnen anlegen und dachte mir, früher hat es sicher schon mal einen hier gegeben. Weißt du noch, wo der gestanden hat? Da wusste ich, dass sie es rausgefunden hatte. In der Nacht konnte ich nicht schlafen. Gegen Mitternacht bin ich aufgestanden und habe aus dem Fenster gesehen. Und da brannte auf dem Kotten Licht. Ich bin hinten durch den Garten. Die Terrassentür stand auf. Die Albers saß am Küchentisch. Sie hat mich nicht bemerkt, war in Papiere auf dem Küchentisch vertieft. Auf einem der Zettel stand groß Mende Fashion. Da explodierte was in mir. Wer das Schweigen bricht, von Mechthild Bormann und Sebastian Zarzucki, nach dem Roman von Mechthild Bormann. Es sprachen Robert Lubisch, Ulrich Mattes, Therese Mende, Brigitte Grotum, Hanna Höver, Ingrid van Bergen, Paul Höfer, Heinrich Gieskes, Rita Albers, Frauke Pohlmann, sowie Eva Maria Artiaga, Rolf Becker, Daniel Berger, Johanna Gastorf, Matthias Hase, Luca Kemmer, Luzi Kurt, Volker Lippmann, Laura Mehr, Thomas Balou-Martin, Jona Müß, Maxim Mumba, Svenja Niekerken, Wolfgang Rüther, Ernst August Scheppmann und Max von der Gröben. Technische Realisation Dirk Hülsenbusch und Barbara Göbel. Regieassistenz Oliver Metz. Regie Annette Kurt. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks 2012.